Bir de Bir şan. ay Şan. Okay. Guten Ja, guten Abend, Herr Doktor. Ich heiße Mohammed Hamidi. Ich bin auf dieser Station als Assistentarzt tätig und möchte und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie einverstanden? Wie heißen Sie, Dr. Mohammed? Mohammed Hamidi, ja. Kommen Sie aus Saudi-Arabien? Aus Syrien. Aus Syrien? Ah, ja, das ist ein schlimmer Krieg dort gewesen, gell? Oh, Ja, genau, ganz schlimm. deswegen bin ich hier. Okay, freut mich sehr. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Herr Doktor. Danke schön. Zuerst stelle ich ein paar allgemeine Fragen und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Ist es in Ordnung? Ja, natürlich gerne, Doktor. Ich bin Wie extra heißen Sie? hier in diese Notaufnahme gekommen, weil hier gute Ärzte sind, Herr Doktor. Ja, ich hoffe auch. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Franz Decker. Franz Decker. Ja, bitte. Konnten Sie bitte Nachname buchstabieren? Mein Nachname ist Decker. Ich buchstabiere Dora Emil Cäsar, K wie Karl, Emil Richard. Konnten Sie nur Buchstaben sagen, ohne? Also Decker, DECKER. Ja. C. Decker. Decker, genau. Ja, okay, Herr Decker. Okay, Herr Decker, wie alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. Ja, und wann Sie sind genau geboren? Sie möchte mein Geburtsdatum. Ich muss Ja. mal schauen. Das ist der 23. April, Ja. 1968. 68. Okay, schauen Sie mich. Okay, und wie groß sind Sie? 1,73 Meter. Sie wollen Und wahrscheinlich wie jetzt auch viel? mein Gewicht wissen. Ja, okay. Und 100, ja. 115 Kilo. 115. Ja. Wow. Ja, Sie haben Obergewicht. Sie wissen Ja, das. leider so ein bisschen, ja. Ja, Sie wissen das. Okay, Herr Decker, was führt Sie zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Also, Herr Dr. Mohammed, ich habe seit 2 Tagen so einen komischen Druck auf der Brust. Und seit gestern tut mir auch der Rücken weh. Und das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Okay, Herr Decker, konnten Sie mir sagen, wo genau sind die Schmerzen? Also, wenn ich hier drauf zeige, hier auf der linken Brusthälfte, es geht so ein bisschen über der gesamte Brust. Okay, und strahlen die Schmerzen irgendwohin? Zum Beispiel linke Schulter oder Arm? Schulter jetzt nicht, aber ich kann schlecht sagen, ob jetzt die Schmerzen vom Rücken nach vorne kommen oder von vorne nach hinten. Also ich habe auch Rückenschmerzen auf dieser Höhe Okay. zwischen den Schulterblättern. Das bedeutet, ich verstehe aus Strahlung nach Rücken, ja? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob Sie von Rücken nach vorne kommen Oder von oder vorne ob die und Schmerzen von vorne nach hinten gehen. Aber nach die sind hinten, halt ja. beides ist da. Okay. Okay, ich verstehe. Und sind die Schmerzen langsam oder plötzlich aufgenommen? Langsam, aber die sind sehr stark jetzt geworden seit 2 Tagen. Und immer stärker. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Also langsam, die haben langsam begonnen. Das war vielleicht bei 2, 3 und sind jetzt ungefähr bei 7, 8 gelandet. 2, 3 am Anfang und Ja. jetzt 7, 8. Ja, würde ich schon sagen. Es ist so, dass ich schlecht Luft bekomme. Ne? Wenn ich einatme, dann habe ich das Gefühl, es sticht manchmal. Und ich kann nicht tief durchatmen. Sie können kein tief atmen, Ja, das fällt weil mir. bei tief atmen die Schmerzen sich verstärken. Ja. Und haben Sie enge Gefühl? Ja, also seit heute habe ich auch das Gefühl, als ob mir so ein Elefant auf der Brust sitzt. Aha. Und haben Sie Atemnot? Also ich tue, wie gesagt, ich tue mir schwer zu atmen. Ja, das wird immer schlimmer. Ja, ich habe verstanden, Sie haben Schmerzen bei tiefe Atmen, aber nicht Atemnot. Ja, aber Sie haben Atemnot. Aber es, wenn ich Ja. mich belaste, ja, wenn ich Ja, versuche, auf ja. Toilette zu gehen oder in der Wohnung zu laufen, dann fällt mir das schon schwer. Ja. Das bedeutet bei Belastung. Bei leichter Belastung, ja. Bei leichter Belastung. Haben Sie schon einmal ähnliche Beschwerden vorherigen? Also man muss dazu sagen, ich habe vor 10 Jahren schon mal einen Herzinfarkt gehabt. Da habe ich sehr viel geraucht und hatte hohen Blutdruck. Damals waren die Schmerzen ähnlich, aber noch schlimmer. Ja, vor 10 Jahren und Sie sind jetzt 44. Das bedeutet, Sie waren jung, relativ Ich jung. bin jetzt 54. 54, 54, okay. Und das war dann ungefähr vor 10 Jahren, da war ich 44, ja. Ja. Noch jung, nicht alt, Mensch. Das bedeutet, Sie rauchen sehr viele. Ja, Sie haben gesagt, viele Also bis geraucht. zum Herzinfarkt habe ich viel geraucht und nach dem Herzinfarkt aber nicht mehr. Ja, das ist gut. Das freut mich. Okay. Okay, Herr Decker, haben Sie schwindelig oder ist Ihnen schwindelig? Nein, Schwindel habe ich keinen, nein. Aber ich habe eine leichte Übelkeit. Obelkeit. Und erbrochen? Nein. Obelkeit auch seit 2 Tagen? Erst seit heute, nein. Heute. Keine. Haben Sie andere Beschwerden bezüglich dieser Brust oder Bauch Ich oder habe Kopf? Ihre Frage nicht ganz verstanden, Herr Doktor. Was haben Sie? Haben Sie noch andere Beschwerden? Nee, das ist genug, das reicht mir. Ja, ja, natürlich. Ich meine, in Hals zum Beispiel Oh, nein, nein. Schluckbeschwerden oder Es ist mehr auf der Brust und Bauchschmerzen. am Rücken. Okay. Okay, haben Sie Fieber? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Warum ist mir das nicht? Nein. Okay, und für die Schüttelbrust auch nein, ja? Nein, nein, nein. Haben Sie Störungen Wasser lassen und Stuhlgang? Nein, nein, das ist bisher alles in Ordnung. Ja, gut. Herr Decker, leiden Sie an chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Zuckerkrankheit, Bluthochdruck, Schilddrüse? Diabetes habe ich jetzt nicht, aber Bluthochdruck. Ich nehme auch Medikamente, wie gesagt, seit dem Herzinfarkt. Ja. Und ansonsten, Sie sehen, ich habe ein bisschen Übergewicht. Und mein Cholesterin ist halt hoch, ne? Seit wann haben Bluthochdruck? Also, das ist damals mit dem Herzinfarkt aufgefallen. Wo hatte ich keine Medikamente, war mir das nicht bekannt. Ja, bevor der Herzinfarkt, es war nicht diagnostiziert. Nein, nein, ich war auch kaum beim Arzt. Ich habe mich ja eigentlich gesund gefühlt. Ja, ich verstehe. Und erhöhte Cholesterinwerte seit wann auch sind? Ja, alles seit dem Herzinfarkt. Alles zusammen. Da war ich ja, davor war ich ja nie beim Arzt, deswegen. Ja, das ist wie Bucket. Ja, genau, hat man nicht festgestellt, genau. Ja, alles in Bucket. Okay. Leiden Sie oder haben Sie Allergischen gegen etwas? Medikamente oder Lebensmittel? Nein, nein, bisher nicht, nein. Und Unverträglichkeit? Wie meinen Sie Unverträglichkeit? Was meinen Sie damit? Zum Beispiel Laktoseintoleranz, Laktoseintoleranz oder Glutenintoleranz. Ich bedauerlicherweise alles essen und trinken. Sie sehen ja meinen Bauch. Ja, gut. Sehr gerne. Ja. Entschuldigung, Herr Mohammed, überprüfen Sie bitte die Vitalparameter des Patienten und fahren Sie dann mit Ihrer Anamnese fort. Ja, okay. Ja, der Blutdruck ist ein bisschen hoch. Es ist 180 zu 100. Oh, das ist hoch, ja. Das ist ja manchmal, aber vielleicht ist das der Grund, warum ich so einen Druck auf der Brust habe. Ja. Herr Decker, ich gebe Ihnen ein Tablett. Herr Mohammed, eine Reaktion bitte zeigen. Ja. Zum Beispiel, Ihre Beschwerden ist sehr wichtig, deswegen möchte ich sehr sein. Ich möchte ein EKG schreiben und Vitalparameter überprüfen, wie Blutdruck, Sauerstoffgabe, Sättigung, ja, Sättigung und so weiter. In der Zwischenzeit können wir unser Gespräch fortsetzen. Aber muss man so schnell wie möglich eine EKG schreiben und Vitalparameter überprüfen. Herr Mohammed. Okay. Ja, okay. Herr Decker, ich habe den Blutdruck gemessen. Es ist 180 zu 100 und die Puls ist 100 pro Minute. So, ich sollte Ihnen Sauerstoff geben und eine Tablette in sie liegen unter die Zunge. Unter die Zunge, ah ja, okay. Zunge, ja. Ja, und wir warten einige Minuten und dann wir weiter die Anamnesegespräch führen. Okay? Machen Sie auch ein EKG, Herr Doktor, oder kommt das ja, später? Und, ja, natürlich, ja, natürlich. Wir, die Schwester kommt gerade und EKG machen, ja, natürlich. Okay. Gut, EKG. Fühlen Sie gut jetzt? Nach dem, vielen Dank, es geht mir ein bisschen besser. Das EKG ist auch ganz gut. Es ist ein Sinusrhythmus, keine Hebungen. Okay, wir zurückkommen zum Gespräch. Okay. Aufnahmegespräch. Ja. Sind Sie gegen Kinderkrankheit geimpft? Das hat mein Hausarzt überprüft, ja. Ja, okay. Also und gegen Corona? Bin ich auch geimpft? Ich habe Ihnen 3 Impfungen. 3, gut. Das letzte war vor 5 Monaten. Wie ist Ihnen Ihren Appetit? Appetit ist gut. Ich erwarte sehr gut. 2 Tage nicht so gut, aber ansonsten leider zu gut. 19, ja. Okay. Und Herr Decker, rauchen, Sie haben gesagt vorher, Sie haben viele auch. Auch danach nicht mehr. Ja, und könnt ihr mir sagen ein bisschen mehr über die Rauchen? Wie viele Zigaretten geraucht und wie lange Zeit? Das war viel. Ich habe ungefähr eine Schachtel am Tag geraucht. Mhm. Und das über sicherlich über 20 Jahre. Ungefähr vor 20 Jahren. Mhm. Okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja. Wie viel? Und was Sie trinken? Ja gut, ich trinke halt immer so am Abend mal eine Flasche Bier. Manchmal auch mehr. Mhm. Und manchmal trinke ich auch so einen Rotwein. Ein Glas? Ja, je nachdem, was ist, auch mal ein bisschen mehr. Okay. Und Herr Decker, nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Es ist einfach Routinefrage. Nehmen Sie Drogen? Oder hatten Drogen? Sie? Oh, meine größte Droge ist Schokolade. Ja. Jeden Abend. Zwei Tafeln Schokolade. Ja, ich auch. Aber andere Drogen habe ich glücklicherweise nicht. Ja, nach dem Anamnese, wir können darüber sprechen. Okay. Reden. Ich merke auch viel Schokolade. Okay, Herr, was sind Sie von Beruf? Ich bin Ingenieur, Bauingenieur. Und meine Aufgabe ist es, auf den Baustellen die als Bauleiter die Arbeiten zu kontrollieren. Aha, gut. Und sind Sie verheiratet? Ja. Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Kinder. Eine Tochter. Sind Sie gesund? Eine Tochter und einen Sohn und die sind gesund, glücklicherweise, ja. Und leben Sie alle zusammen? Nein, die Kinder sind natürlich schon länger aus dem Haus. Die haben beide studiert. Die eine ist jetzt in Hamburg. Sie ist Ärztin. Und der Sohn ist Betriebswirt. Der ist nach München gegangen. Ja, sehr gut. Und dann, Sie leben mit Ihren... Ich wohne mit meiner Frau. Frau. Und haben Sie Stress bei der Arbeit oder in der Familie? Alltag? Ja, Stress im Alltag habe ich genug, natürlich. Im Beruf ist natürlich viel zu tun und da ist auch viel Stress, ja. Viel Stress. Okay. Herr Decker, ich stelle ein paar Fragen über Familienanamnese. Leben Ihre Eltern noch? Mein Vater lebt noch, aber meine Mutter ist letztes Jahr verstorben, leider. Woran gestorben? Sie hatte leider einen Krebs und ist dann an den Folgen des Krebs verstorben. Das ging leider. Wissen Sie, welcher Krebs? Welche Form oder Typ? Aber ein gynäkologischer Krebs, ich glaube. Ja, gynäkologischer, aber ja. Sie sind nicht. Und Vater, Ihr Vater leidet? Er lebt alleine, aber dem geht's gut. Das keine Erkrankungen. Ihr Vater nimmt, soweit ich weiß, keine Tabletten und der ist auch gesund. Er versorgt sich auch alleine. Der ist sportlich. Ah, okay. Ja, und ich hoffe auch, Sie nach diesem Problem zu behandeln, auch Sie Sport zu machen. Ich empfehle. Ja, ich will immer gerne, aber ich habe leider nie die Zeit dazu. Okay, darüber reden wir später. Okay. Nur Herr Doktor, was glauben Sie, was ich habe? Ja. Ja, bitte. Ist es was Schlimmes? Ist es wieder ein Herzinfarkt oder was ist denn das? Okay, ich habe die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich möchte wissen, was es ist, Herr Doktor. Sie haben jetzt mich so viel gefragt und sucht. Sie haben ja, auf dem EKG, Sie haben keine Infarkt zum Glück, aber leider Sie haben meine Verdachtsdiagnose ist Herzkrankheit, Koronarherzkrankheit, KHK. Ja, gut, das habe ich ja gesagt. Vor 10 Jahren habe ich ja Herzinfarkt gehabt. Ja, und leider, dass noch einmal Sie kommen, weil Sie haben Obergewicht und diese Blutwerte. Okay. Sie haben, welche Medikamente Sie nehmen? Sie wollen meine Medikamente wissen. Ich habe mehrere Medikamente, ja. Ja, könnt ihr mir sagen? Also ich habe zum einen das Aspirin 100. Ja. Dann habe ich Metoprolol 95. Dann nehme ich eine Tablette. Metoprolol, welche Dosierung? 90 oder 95 Milligramm. 95. Dann nehme ich Ramipril 5 Milligramm. Ja. Und ich habe was gegen das Cholesterin, das ist, glaube ich, Atorvastatin 40. 50. Okay, ich sage, Sie haben noch einmal leider. Das ist richtig. Auch schon eine koronare Herzerkrankung. Was heißt nochmal eine erneute koronare Herzerkrankung? Ist es ein Herzinfarkt oder ist es jetzt was anderes? Ja, das kann sein, auf, weil auch auf EKG nicht schnell kann zeichnen. Wir warten noch, wir machen noch einmal EKG später, aber ja. Wir brauchen Corbische Untersuchung, Laboruntersuchung und dann wollen wir noch Blut abnehmen, ja, okay? Dann wir können entscheiden, ob Sie haben auch Herzinfarkt oder nur KHK. Okay. Ja, und ich bitte Ihnen einfach einige Minuten geduldig zu sein. Jetzt ist, soll ich hier warten? Werden ja. Sie mich machen oder soll ich im Wartezimmer warten? Nein, nein, Sie bleiben hier. Sie bleiben hier, okay. Weil die Sauerstoff muss Dauer bekommen. Okay. Ja. Ja, und dann gleich mit der Sister Corbische Untersuchung durchführen. Okay. Ja. Und wann nehmen Sie Blut ab? Ja, ja, jetzt. Jetzt gleich. Nach dem Corbischen Untersuchung. Okay. Gleich, oder? Direkt nach dem Corbischen Untersuchung, ja, nehmen wir Blut. Okay, alles klar. Okay. Dann warte ich hier, Herr Doktor. Ja, bitte. Haben Kollegen andere Fragen? Ich habe der Anamnese geschrieben verpasst, aber ich denke, es bleiben viele Fragen offen. Ja, bitte, ja. Zum Beispiel, hatten Sie einen Unfall? Nein. Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Bitte? Gibt es? Bestimmte Auslöser für die Schmerzen? Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Nein. Haben Sie gegen diese Schmerzen ein Nitropräparat eingenommen? Nein. Wenn die Schmerzen sind dauer oder gehen sie auch wieder weg? Sie meinen, ob die Schmerzen dauerhaft sind? Ja. Ja, die sind dauerhaft. Gehen ab und zu mal ganz leicht zurück, aber eigentlich sind sie dauerhaft. Am Anfang, was genau haben Sie gemacht? Sport, beim Sport oder beim... Nein, das kam so spontan, ohne dass ich was gemacht habe. Ruhe, in Ruhe. Aus der Ruhe heraus, genau. Aufgetreten. Ja. Ist wichtig? Genau. Okay. Dankeschön. Und Geschichte noch etwas zur selben Zeit mit Schmerzen, zum Beispiel Kaltschweißigkeit, Schwindelig. Schwindel hat er gefragt, aber kaltschweißig bin ich nicht. Aber Sie haben nicht gefragt, ob ich Unterschenkelödeme habe, ja, ob ich eine Reise hinter mir habe. Als Differentialdiagnose. Wie viele Kissen benutzen Sie schon zum Schlafen? Bitte? Wie viele Kissen benutzen Sie zum Schlafen? Also, genau. Ein Kissen reicht mir. Ein Kissen. Reiseanamnese gibt es? Keine Reise. Schlafstörungen beim Habe ich nicht, nein. Haben Sie öfter Sodbrennen oder saures Aufstoßen? Manchmal, ja. Wenn ich am Abend, wenn ich spät esse, dann habe ich saures Aufstoßen, ja. Haben Sie ihre Hand, Krippen, Taubhausgefühl oder Muskelschwäche? Nein, nein. Vorerkrankungen gefragt, Mohammed? Ja, war der. Vorab? Vorerkrankungen, ja, ich habe gefragt. Vorab? Vor Operationen? Das hat er. Nein. Wurden Sie, sind Sie einmal operiert worden? Ja, ich habe schon mehrere Operationen hinter mir. Ja, bitteschön. Also ich hatte vor 5 Jahren ist mein rechtes Knie operiert worden. Da hatte ich so einen Meniskusriss. Vor 15 Jahren ist mein Blinddarm operiert. Blinddarm operiert als 15 Jahre alt? Vor 15 Jahren. Ah, vor 15 Jahren. Da hatte ich eine Blinddarmperforation. Dann habe ich eine Zyste am Nebenhoden gehabt. Das ist vor 6 Jahren operiert worden. Ja, vor 20 Jahren hatte ich eine Steißbeinfistel. Das war eine ganz schlimme OP. Da musste ich 6 Wochen wirklich mit einer offenen Wunde rumlaufen. War sehr unangenehm. Entschuldigung, noch einmal konnten Sie wiederholen, die Vorerkrankungen? Also 15 Jahre. Vor Operationen meinen Sie, also wie gesagt, ein Meniskus-OP, ja. dann Blinddarm-OP. Vor 10 Jahren? 15 Jahre. 15 Jahre, Blinddarm-Operation, entfernen. Ja. Ja, und genau. Vor 10 Jahren, bevor... Da habe ich eine Zyste am Nebenhoden gehabt. Zyste am Nebenhoden. Ich glaube, das nennt sich Spermatozele oder so ähnlich. Ja. Und, was habe ich gesagt vorhin? Genau, eine Steißbeinfistel. Steißbein. Fistel, ja. Sie haben gesagt, vor 10 Jahren einen Herzinfarkt gehabt. Ja. Gehabt und welche wurden Sie spezifisch behandelt, oder? Ja gut, nach dem Herzinfarkt hat man einen Herzkatheter gemacht und ich habe einen Stent bekommen. Ein Stent bekommen. Regelmäßig beim Kardiologen. Der sagt, bisher ist alles in Ordnung. Ja, und Sie haben gesagt, Perforation, aber nicht gut gehört. Perforation. Blinddarm. Blinddarm. Ja, okay. Starten Sie auch. Machen wir die Arztübergabe. Ja, gibt es noch eine Frage? Andere Nein. Frage? Wir machen jetzt die Arztübergabe, Oberarzt. Ja, okay. Okay. Guten Abend, Herr Oberarzt. Hallo, lieber Kollege. Ich würde gerne Ihnen die neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Aber natürlich, bitteschön, was haben Sie denn? Ja, sein Name Franz ist Franz Decker. Er ist 54 Jahre alt und zwar geboren am 23. April 1968. Er ist 1,73 Meter groß und wiegt 115 Kilogramm. Mhm. Ganz schön viel, ja? Ja, sehr überrascht. Aber Gewicht. Herr Decker stellte sich heute bei uns wegen seit zwei Tagen bestehenden retrosternalen Schmerzen mit Ausstrahlung, mit Rückenausstrahlung. Mit Ausstrahlung in den Rücken, ja. Rücken vor. Er berichtet, dass die Schmerzen am Anfang 2-3 auf der Skala von 10, von 10 auf der Skala und im Laufe der Zeit die Schmerzen 7, 8 von 10 angestiegen. Angestiegen sind. Okay. Mhm. Er klagte auch oder er berichtete auch über tiefe Atem, tiefe bei tiefe Atmen Schmerzen und enge Gefühl. Die Wo sind die Schmerzen bei tiefer Inspiration? Bei tiefer Inspiration. Wo ja. sind die Schmerzen? An die Mittelbrust und mit Ausstrahlung nach dem Rücken. Okay, sind sie stechend, dumpf oder was meint ihr mit Schmerzen? Was für Art von Schmerzen sind das? Ja, das ist nicht, für, nicht gestellt. Doch, er hat stechende Schmerzen bei tiefer Inspiration, okay? Das hat er gesagt. Okay. Er berichtet, dass das Dyspnoe bei leichter Belastung auftreten wurde. Außerdem berichtet der Patient, dass er vor 10 Jahren Herzinfarkt gehabt habe. Mhm. Ja, und danach ein Stent-OP durchgeführt. Nee, keine Stent-OP. Er hat eine Koronarangiographie mit Stent-Implantation. Mit Stent-Implantation. Mhm. Okay. Mhm. Die Frage nach Obelkeit, Erbrechen, Wasserlassen und Stuhlgang. Störungen wurden verneint. Die Appetit zurzeit ist ein bisschen oder wenig verringert. Aber sonst der Appetit sehr gut. Mhm. Ja, er klagte, dass die Schmerzen langsam auf aufgetreten sind. Ja. Ja, und im Laufe der Zeit sich verschlimmert werden. Haben. Haben. Okay. Ja. Die Vorerkrankung als Vorerkrankung, an Vorerkrankungen sind bekannt. Arterielle Hypertonie seit 10 Jahren. Cholesterin, Hypercholesterinämie auch seit 10 Jahren. Er leidet an Obergewicht. Ja, die Frage nach Allergien und Unverträglichkeit wurden verneint. Der Patient nimmt Aspirin 100 Milligramm morgens oder einmal pro Tag, Metoprolol 190 Milligramm einmal pro Tag. Wie viel Milligramm? 190. 190 oder nur 90? Nur 90, 95. 99? 95 Milligramm. Ah, 95. Ah, ja, ja, okay. Richtig. Tabletten 47,5. Dosierung. Er nimmt 95 ja. Milligramm eine Tablette. Ja. Nicht und, Metoprolol 95 Milligramm. Ja. Einmal. Ramipril 5 Milligramm. Einmal. Okay. Und Atorvastatin 20 Milligramm abends. Herr Decker, Rauch, Herr Decker hat vorher geraucht, eine Packung pro Tag vor 20 Jahren, aber nach dem Herzinfarkt nicht mehr. Okay, sehr gut. Alkohol, er trinkt ein oder manchmal mehr Flasche Bier pro Tag. Manchmal er trinkt Rotwein, ein Glas oder mehr. Mhm. Drogenkonsum wurde verneint. Die Familienanamnese ergab ein Krebs, genetisch, gynäkologischer Krebs bei Mutter. Er weiß nicht genau, welche genau ist. Mhm. Der Vater ist gestorben. Wer ist gestorben? Die Mutter oder der Vater? Vater. Mutter, gynäkologischer Krebs. Und ist an dem Krebs verstorben? An Krebs verstorben. Die Mutter ist verstorben nach dem Krebs und der Vater ist gesund. Ah, Vater ist gesund, ja. Vater ist gesund, ja. Mutter ist an gynäkologischen Krebs verstorben. Ja. Mhm. Herr Decker ist Bauingenieur. Er ist verheiratet und hat zwei gesunde Kinder. Ja. Er lebt mit der Ehefrau zusammen, aber er hat viel Stress bei Arbeit. Der Impfstatus ist vollständig und ist dreimal gegen Corona, gegen Covid-19 geimpft. Okay. Mhm. Ja, das ist war die Anamnese. Was ist Ihre Verdachts- oder Arbeitsdiagnose, Herr Kollege? Auf anamnestischen Angaben und die wiederholen EKG-Ergebnisse gehe ich am ehesten oder nicht ohne am ehesten, gehe ich von Herzinfarkt aus. als different, ja, verstehst du? Wie ist das Labor? Labor, wir haben gemacht Labor oder wir haben... Wir haben Labor. Wenn Sie sagen, es ist ein Herzinfarkt, dann brauchen Sie ein Labor. Und ein ja, ja, okay, Labor, ja, ja. Mhm, ja, ja, okay. Die... CK und CK MB sind erhorte. Auch ich weiß nicht. Ja? Wir wissen oder nicht wissen. Herz und Zungen sind erhorte. Okay. Ja. Und welcher Wert ist erhöht? Ja, bitte? Welcher Wert ist noch erhöht, wenn er einen Herzinfarkt hat? Troponin. Okay, und der ist positiv? Myoglobin. Ist Troponin positiv oder negativ? Ich weiß nicht. Okay. Und was war am EKG? Sie haben gesagt? EKG ist das ST-Segment ist erhofft. Ah, okay. Das heißt, hat er beim ersten EKG keine ST-Hebungen gehabt? Noch also einmal. Beim ersten EKG war nichts und erst im zweiten EKG ist es ja, hoch. Zweite, aha. Ah, okay. Das heißt, er hat nach Ihrem EKG im Verlauf eine ST-Streckenhebung, sodass Sie einen akuten Myokardinfarkt haben. Und das Labor hat es bestätigt, indem Sie einen positiven Troponintest haben mit Erhöhung der weiteren Herzenzyme. Was machen Sie mit dem Patienten, wenn Sie einen akuten Myokardinfarkt haben? Ja, wir natürlich stationär Aufnahme bleiben bei uns und sofort Sauerstoff, Oxygen geben. Okay. Wir haben schon gemacht. Okay. Bei, auch ja. Und was braucht der Patient jetzt ganz dringend? Schnell. Ja, und das Antikoagulant Medikament, Heparin intravenös. Okay, sehr gut, ja, das ist wichtig. Aspirin. So, vor 3 Tagen, wir geben intravenös Aspirin, aber Heparin, niedrige molekuläre Heparin. Okay. Proxam, ich weiß, ja, Proxam. Niedrigmolekuläres Heparin kann man geben, aber wir sind jetzt in der Klinik, wir können auch direkt Heparin geben. Ja, und Aspirin 100 Milligramm einmal. Aber das nimmt er doch schon, das Aspirin. Ja, das ist vor lange. Genau, er nimmt jeden Tag ja. Aspirin 100. Ja, und Nitroglycerin wir geben und intravenös Streptokinase. Echt? Gleich Streptokinase? Das heißt, Sie machen gleich eine Lysetherapie? Ja, vor... Wollen Sie den Patienten nicht zum Herzkatheter führen? Dass man zuerst einen Herzkatheter macht? Wir haben doch die Möglichkeit hier bei uns. Herzkatheter? Oder Angiografie oder Herzkatheter? Ja, oder wollen Sie erstmal eine Lysetherapie machen? Oder lokale Lysetherapie. Ja, oder operative Entfernung. Thrombenentfernung. Eine operative Trompenentfernung, okay, bei Herzinfarkt. Ja. Wie wollen Sie das machen? Weil wir, der Infarkt ist akut und frisch. Wir können, bevor die Myokarde einen Schaden bekommt, genau. Und wie entfernen Sie diese? Nekrotieren, bevor nekrotieren, ja. Ja. Das heißt, und wie entfernen Sie diesen Thrombus? Wenn es keine, wenn bei Medikamenten nicht Thrombus lösen, dann wir operative durchführen. Und wie, was für eine Operation machen Sie? Machen Sie den Brustkorb auf oder? Von der Arteria femoralis. Femoralarterie. Ah, okay. Also Sie machen einen Katheter. Ja, Katheter, ja. Sie machen durch Arteria femoralis. Sie machen eine Koronarangiographie. Ja. Das ist der Herzkatheter. Okay, also ja, mit ich sage, Koronar. Genau, das ist der Herzkatheter. Das nennt sich Herzkatheter. Oder im Medizinischen eine Koronarangiographie. Okay. Gut, was sind Ihre weiteren Differentialdiagnosen? Sie haben jetzt die Diagnose eines akuten Herzinfarkts gestellt. Woran muss man noch denken? Wenn es jetzt kein Herzinfarkt gewesen wäre? Wenn kein Herzinfarkt stabile oder unstabile Angina pectoris, Thorax. Ja, stopp. Lungenembolie. Einen Moment. Sie sagen stabile oder instabile. Ist es jetzt stabile Angina pectoris oder eine instabile? Den Unterschied müssen Sie kennen. Zwischen einer stabilen Angina pectoris und einer instabilen Angina pectoris gibt es einen Unterschied. Ja, bei Belastung, das ist stabile. Genau, ja. Wenn er immer wieder und immer wieder und Schmerzen immer wieder hat, dann ist es eine stabile Angina, aber der Patient hat keine Schmerzen bisher gehabt. Das ist jetzt neu aufgetreten. Das bedeutet unstabile. Eine instabile Angina. Instabile. Genau. Okay, weitere Differentialdiagnosen. Sie denken an eine Lungenembolie. Okay. Ja. Wir haben aber wegen der Lungenembolie nicht gefragt, ob er eine Reise hatte, ob er eine Thrombose hat, ob er Unterschenkelschmerzen hat oder Unterschenkelödeme hat. Das haben Sie nicht gefragt. Ja, ja. Müssen Sie fragen. Okay. Aber das, was der Patient hatte, Sie haben doch den Blutdruck gemessen. Wie hoch war der Blutdruck? Hoher Blutdruck, ja. Also, Sie haben einen Blutdruck von 180 zu 100. Also damit haben wir eine hypertensive Krise. Ah, hypertensive Krise. Das macht auch solche Beschwerden, ja? Natürlich, genau. Also eine hypertensive Krise. Woran denkt man noch? Wenn jemand mit Schmerzen auf der Brust kommt? Ja, Pneumothorax. Pneumothorax, genau. Ja, und Pneumonie. Pneumonie. Mhm. Und bei Rückenschmerzen und stechenden Schmerzen bei tiefer Inspiration, woran denken Sie da? Ja, Pleuritis. Pleuritis oder? Ja. Perikarditis. Perikarditis, was noch? Von Rücken ausgehend? Brustwirbelsäule-Syndrom. Ja, Thorax-Wirbelsäule-Syndrom. Oder eine Interkostalneuralgie. Interkostalneuralgie, okay. Also, Herr Kollege, vielen Dank. Aber ja, wir müssen ein bisschen